Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama Nummer 103. Ich bin Mirko. Sie hören Dropkick Drama 103, wie ich gerne nochmal betone, von wrestlingblog.wordpress.com, Wrestlingblog mit 1 statt i. Unsere heutigen Themen: SummerSlam, the biggest party of the summer, so wird es auf jeden Fall angepriesen. Herzlich willkommen, Thomas. Läuft die Aufnahme? Jetzt läuft die Aufnahme. Läuft die Aufnahme? Ja. Ich kann dich gar nicht verstehen. Ist was mit dem Telefon? Nein, heute haben wir mal ausnahmsweise nichts mit dem Telefon. Das ist ja überraschend. Was war denn da letzte Woche los mit deinem Telefon? Ich weiß das nicht genau, aber kurz nach der Aufnahme ging es dann wieder. Ja, was heißt kurz danach? So ein Stündchen danach, da war es dann wieder in Ordnung. Also ich habe dem Kampf 2 ein Viertel Sterne gegeben. Ja, ich glaube, das wollen wir gar nicht mehr wissen, du. Wir machen doch jetzt bestimmt weiter bei Hardcore Justice. Wir waren ja bei CW Anderson gegen Too Cold Scorpio. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust, das werden wir nicht tun. Dann machen wir sicher direkt weiter, oder? Nee, machen wir nicht. Nein, unsere heutigen Themen: Biggest Summer of the Biggest Party of the Summer. SummerSlam. Ich suche hier gerade meine Notizen. Ach, da sind sie. Ich habe mich aber auf Hardcore Justice vorbereitet. Pech gehabt. Und dann wollten wir ja noch December to Dismember machen. Ja. Hattest du mal gesagt? Ja. Hab mir alles aufgeschrieben. Ach, heute. Also heute ist das große SummerSlam Review. Und wir wollen auch direkt anfangen. Wir machen X-Factor Review. Schreckliche Sendung. Habe ich nach 10 Minuten ausgeschaltet. Fand ich ganz gut. Hat mir gut gefallen. Schrecklich. Vor allen Dingen. Du musst Popstars gucken. Popstars ist gut. Jury viel besser als bei Deutschland mit den Superstar. Ja, also ich muss sagen, die beste Jury bisher, ich habe ja gestern noch ein bisschen X-Factor geguckt, die beste Jury ist, so wie ich finde ich, so, dass die das auch vernünftig bewerten können, ist meiner Meinung nach Popstars. Da ist einmal der Soester, der ist Unterhaltung, der ist okay. Dann ist da diese eine von dieser Rockband, die auch ganz gut klingt, also die weiß auch, wonach sie hören muss. Ja, und drittens ist da der Thomas Steiner, der ist Mirko. Ein Musikproduzent, der hat auch Ahnung, fertig. Ja, Mirko, ich habe die Sendung noch nie gesehen von diesem Popstar, aber der eine von dieser Rockband sagt mir jetzt so gar nichts. Da müsstest du schon mal ein bisschen mehr was zu sagen. Das ist die eine von der Rockband und ich habe ja auch gar nicht gesagt, wie die heißt oder so. Nee, aber die eine von der Rockband, das weiß ich jetzt gar nicht, wer das ist. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie die heißt. Ich glaube, das ist auch keine durchaus so stark bekannte Band. Ich kannte sie vorher auf jeden Fall nicht, aber es klingt ganz gut. Ja, ich kann es ja nicht beurteilen, wie gesagt, das sagt mir nichts. Weil Rockbands gibt es viele. Ja, klar. Von daher kann ich das nicht beurteilen. So, der SummerSlam aus dem... Also folgendes, mal kurz, also Popstars kann ich nicht beurteilen, das habe ich nicht gesehen. Bei X-Factor hatten sie ein bisschen jetzt bei der ersten Sendung die Schwierigkeit, dass sie in der ersten halben Stunde viele Schnitte hatten, weil sie versucht haben, da die Regeln zu erklären und noch relativ wenig von den Castings, und das kam dann ja quasi im zweiten Teil und ich fand das dann relativ gut. Echt nicht? Ja, du hast, wenn du nach 10 Minuten abgeschaltet hast, dann hast du natürlich nur diesen ersten Teil mit den vielen Schnitten gesehen und das war dann in der Tat nicht ganz so gut. Na gut, du hast ja auch bei Elton vs. Simon nach 10 Minuten abgeschaltet, was auch eindeutig ein Fehler war. Also meine Sache ist X-Factor nicht und deine Sache ist Elton vs. Simon nicht. Fertig. Ja, und das wird ja interessant, weil die ja bei X-Factor gestern noch diesen Cliffhanger hatten, wo dann da diese Connor auf einmal da in Tränen ausgebrochen ist und da irgendwas Wildes passiert sein muss. Heute wird ja dann entschieden, was ist da passiert. Das machen die bei jeder Casting-Sendung und am Ende ist dann nichts Dramatisches. So, der SummerSlam 2010 aus... Also das wirklich bei jeder Casting-Sendung? Du, das ist immer so, dass die 10 aus der nächsten Staffel zeigen, aus der nächsten Folge zeigen, wo du denkst, oh Gott, da muss ich ja unbedingt gucken, was ist da denn passiert. Und letztlich ist es nichts Besonderes. Ist ja so ähnlich wie beim Wrestling, ne? Ja. Der SummerSlam 2010 aus dem Staples Center in Los Angeles, Kalifornien. Es beginnt mit dem... Das hatte ich irgendwie in der Zeitung gelesen. Irgendwas mit All Girls oder was? Werden da nur... Girls Forever, ja. Es werden nur Mädchen gesucht, ja. So, wir fangen jetzt an mit dem SummerSlam. Nein, wir fangen jetzt an mit dem SummerSlam. Oder ein Solosänger? Ich weiß es nicht. Ich denke mal eine Gruppe. Es beginnt mit dem Opener. Intercontinental Championship Match. Dolph Ziggler kommt mit Vicky Guerrero raus. Der Dolph hat hier bei der SmackDown zwei Wochen vor dem SummerSlam den Titel bekommen und muss ihn jetzt im Rematch gegen Kofi Kingston verteidigen. Das war, glaube ich, ein Barbed Wire Match, oder? Ja, so ungefähr. Bis dahin, bis 7 Minuten, wo es ging, war es ein okayes Match, nichts Besonderes, ganz unterhaltsam, bis dann nach 7 Minuten Nexus reinkam und das Match unterbrachen. Ja, seltsamerweise haben die, also das war vom Booking her eine Katastrophe, weil der Dolph Ziggler hatte gerade seinen Sleeperhold angesetzt. Das heißt, der Heel war am Gewinn und dann kamen die anderen Heels rein und haben quasi das Match unterbrochen. Das heißt, eigentlich gibt es jetzt auch überhaupt keinen Grund dafür, für Kofi Kingston irgendwie ein Rematch zu fordern, weil er war sowieso am Verlieren und wurde dann auch noch von den anderen zusammengeschlagen. Also das war schon eine ziemliche Katastrophe. Ich glaube, jetzt gar nicht so drauf Ich meine, geachtet. das war schon gut am Anfang der Sendung, dass die Nexus-Leute da reingerannt kamen, um da so ein bisschen die Gefährlichkeit von denen doch nochmal zu betonen. Aber der Zeitpunkt und so diese Situation, wo die reinkamen, das war ziemlich dämlich. Da dachte ich schon, na, da war wohl wieder irgendein TNA-Schreiber bei WWE am Gange. Ach was. So, No Contest nach 7 Minuten 2 Sterne. Ich habe dem auch 2 Sterne gegeben, das ist ja überraschend. Ja, an der Stelle dachte ich auch noch, oh cool, Nexus direkt am Opener. Da baut man den Main Event schon mal gut auf. Das wird bestimmt guter SummerSlam. Ja, das dachte ich auch. Was für eine Fehldeutung das war. Zweites Match um den Divas Championship Title. Ein bisschen schlecht platziert jetzt nach dem Opener. Hätte man besser ein schönes Match liefern können. Sollen. Alicia Fox gegen Melina. Alicia da noch Championess. Melina kann aber sich den Titel holen nach 5 Minuten 23, anderthalb Sterne. Ich habe dem einen 3/4 Stern gegeben, weil ich hatte so viele furchtbare Diven-Matches von Raw noch im Kopf, dass ich dachte, naja, das ging zumindest einigermaßen. Und habe das deshalb ein bisschen positiver bewertet. Hätte aber ja erwartet und habe das ja auch falsch getippt, dieses Match, dass da Alicia Fox das gewinnt und Melina noch ein bisschen weiter auf der Jagd nach dem Titel ist, weil das ja üblicherweise für die Babyfaces besser ist, von den Publikumsreaktionen, wenn sie den Titel quasi jagen und nicht, wenn sie den verteidigen. Erzähl Ich uns also doch auch mal, erzähl Booking, uns. also auch hier vom Booking habe ich das nicht so ganz verstanden. Oh, es ging. Erzähl uns doch mal, was nach dem Match noch mit Lay Cool passierte. Achso, ja, die hatten ja kein Match mehr, weil Tiffany ja suspendiert worden ist. Und damit die aber trotzdem irgendwie in der Show teilnehmen konnten, kamen die dann da reingewandert, haben Promo gehalten und haben so getan, als wenn sie Melina irgendwie bejubeln wollten und wollten Fotos mit ihr machen. Das wollte Melina aber nicht, weil die sich schon dachte, die wollen sie nur austricksen. Und dann gab es dann irgendwie, das Einzige, was ich mir notiert habe, es gab von Michelle McCool nachher einen Kick gegen Melina, der also jetzt so weit von ihr entfernt war, wo sie aber trotzdem umgefallen ist. Das war schon sehr peinlich. Das Einzige, Also was ich mir hier gemerkt habe, ist, da gab es dass. dann auf jeden Fall noch so einen Brawl zwischen Lee Cool und Melina. Ja, das Einzige, was ich mir hier ganz ehrlich gemerkt habe, war, dass Michelle McCool ein iPhone hatte. Mehr habe ich mir nicht gemerkt. Ja, es war schnell zusammengestellt. Ansonsten hätte man ja das Tag Team Match gebracht. Man wollte Lee Cool halt irgendwie da noch mit reinbringen. Ja, aber dieser eine Kick von ihr, das war schon sehr peinlich. Also da müsste der Undertaker normalerweise zu Hause ziemlich böse geworden sein. Ich kann mich da schon gar nicht mehr so genau dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich hätte mich jetzt auch nicht dran erinnert, wenn ich mir hier nicht eine Notiz gemacht hätte. Ja, so genaue Notizen mache ich mir nicht mehr. Ich schreibe mir die Kämpfe und meine Wertung auf. Ich habe auch meistens nur Kämpfe, Sternewertungen, nur wenn etwas Außergewöhnliches passiert. Und das war so außergewöhnlich schlecht, dass ich das tatsächlich notiert habe. Ja, ich habe mir hier nur neben dem Match habe ich mir plus Lay Cool angemerkt, damit ich weiß, okay, da kam irgendwas. Ein 3-on-1-Handicap-Match. Die Straight Edge Society, also Luke Gallows, CM Punk und Joseph Mercury mit Serena am Ring, treffen auf Big Show. Meiner Meinung nach mal wieder so ein richtig schönes, nicht super tolles, aber ganz nettes Match für ein Pay-Per-View. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn solche 3-on-1-Handicap-Match gezeigt werden, die nicht fantastisch sind, aber ganz nett. Das gab es bei WrestleMania 19, gab das auch mit Undertaker. Oder irgendwie sowas gegen Big Show und A-Train oder irgendwie sowas. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Das Das fand war ich auch in toll. der Tat gegen Big Show. Oh, nee, Und. das war, glaube ich, war das nicht gegen diesen komischen Australier, der nur ganz kurz in der WWE Ja, war? der auch dann erst Dieser? in dem Match reinkam, dieser mit den Nee, stimmt, Kicks. das war ein Run-In. Das Ja. war das normale Match, hast du Nein, recht. nein, nein, das war kein Run-In. Er war da Er war irgendwie verletzt oder außerhalb des, wurde irgendwie verletzt vor des Matches und kam dann während des Matches rein. Genau, der sollte erst Tag-Team-Partner von Undertaker werden und dann wurde er irgendwie hinten zusammengeschlagen und dann wurde es zum Handicap-Match. Nate Young, was hieß der Kerl? Genau. Ja, das fand ich auch schön. Das hier fand ich auch. Also, es war nun natürlich nicht super fantastisch, aber es war schön. Big Show hat nach 6 Minuten 48 gewonnen, indem er Joey Mercury auf Lugalus gechokeslammt hat, während CM Punk sich da entflohen hat, diesem Geschehen. 2,5 Sterne. Zweieinhalb Sterne. Sterne gegeben. Das ist auch eines der wenigen Matches, da habe ich mir auch noch eine Notiz gemacht. Mir ist nämlich am Anfang aufgefallen, dass es doch in dem Publikum ziemlich viele CM Punk-Rufe gab. Also da waren einige Fans von CM Punk dabei da. Ist richtig. Muss allerdings sagen, so wie, da, wie er jetzt aussieht, da mit seinen komischen, er hat ja jetzt keine Glatzen mehr, sondern lässt die Haare danach wachsen und diesen Schon sehr komischen Bart, interessant. das sollte mal zügig ändern. Das sieht irgendwie alles ein bisschen komisch aus. Sehr interessant. So, es kam ein Miss-Promo. Für die Promos bist du heute zuständig. Ja, es gab Wenn direkt ich mir hier erstmal eine Tüte Chips Ringring. aufmache. Also nicht. Ich wollte mir hier eben was zu essen machen. Na jetzt, da kannst du weiterreden. Es gab diesmal, das war kein Backstage-Promo, wie das ja sonst häufig ist, sondern das ist wirklich Miss im Ring und hatte ein hervorragendes Promo gehalten, hat auch die Stadt, das, was ja seine eigene Heimatstadt war, ziemlich beleidigt, hat aber am Ende dann gesagt, das war ja so die Storyline, ob er denn jetzt der siebte Mann im WWE-Team sein wird oder nicht. Und am Ende dieses Promos, wo er sozusagen alle gegen sich aufgebracht hat und alle eigentlich davon ausgegangen sind, dass er sagt, bei diesem blöden Team mache ich nicht mit, sagt er dann, und er macht trotzdem im Team WWE als siebter Mann mit. Das war ein hervorragendes Promo. Miss immer noch am Mikrofon herausragend. Als Wrestler muss er noch ein bisschen was lernen, aber das ist ein zukünftiger Main-Eventer, wenn er so weitermacht. Ja, den stimme ich so weit zu, dass ich nicht glaube, dass Miz mal so richtiger Main-Eventer wird. Vielleicht mal immer, aber nicht so ein richtiger. Also ich traue ihm das zu, wenn ich bei John Cena hätte ich das damals auch gedacht, weil John Cena im Ring auch nicht so gut ist, dass er in diese Stelle kommt, aber da habe ich mich versehen und ich glaube, bei The Miz ist das so ähnlich gelagert. Bis zum nächsten Match waren jetzt 65 Minuten des Pay-Per-Views vorbei. Ich dachte, ja, okay, bis jetzt hast du noch nichts gesehen, was man nicht auch bei einer House-Show, bei einer Weekly-Show hätte sehen können. Sollten sie jetzt so langsam mal anfangen? Weil ich Vor schon allen so Dingen leicht den Verdacht. in der Woche davor war ja diese Impact-Sendung von TNA und bisher war die, bis zu diesem Zeitpunkt, war die Impact-Sendung mit den Kämpfen besser als der Pay-Per-View von WWE. Ja, da hatte ich jetzt schon so leicht die Vermutung. Na, wenn die jetzt nicht direkt mal so ein richtig gutes Match liefern, dann könnte das schwierig werden, dass der Pay-Per-View so richtig sehenswert ist. Und das vierte Match, schon nach etwas über eine Stunde, war das WWE Champion Titel Match. Ein bisschen Sheamus komisch. gegen Randy Orton. 18 Minuten 56 und muss sagen, also die ersten 13, 14 Minuten, die waren saulangweilig. Aber wirklich, also da dachte ich, wollen die mich jetzt veralbern oder? Also da dachte ich wirklich, also den Paper, wenn du den kannst ja wohl in die Tonne hauen. Da wollen sie mich ja jetzt wohl mit diesem Match, wollen sie mich ja jetzt wohl wirklich veralbern. Ja, das habe ich auch gedacht und da dachte ich, naja, die haben sich da was bei gedacht, deshalb haben sie das Match auch schon so früh in die Midcard gesetzt und nicht irgendwie als Co-Main Event oder so. Ja, die letzten Minuten wurden dann nochmal richtig schön, aber das ging das Publikum dann auch mit. Also die waren dann wirklich gut, aber ganze Match konnte das nun natürlich nicht retten. Randy Orton hat am Ende gewonnen via Disqualification. Sheamus wollte sich mich, glaube ich, wenn ich mich noch recht erinnere, einen Stuhl zur Hilfe nehmen, um da mal schnell von zu kommen. Er hat von außen außerhalb des Rings einen Stuhl mit in den Ja, Ring und als genommen. er den Stuhl dann gebrauchen wollte, hat der Ref ihm den abgenommen. Sheamus wollte den nicht loslassen, hat ihn dann doch losgelassen. Allerdings so, dass der Referee in hohem Bogen aus dem Ring gefallen ist, spektakulär und ihn deshalb disqualifiziert hat. Sheamus war zufrieden. Und danach gab es dann noch einen RKO gegen Sheamus auf das Kommentatorenpult. Das Pult ist nicht gebrochen. Deine Wertung? Ich habe dem 3 Sterne gegeben. Zwei Dreiviertel. zwei, drei, vier zu dem Game. Ich habe ja auch das immer so ähnlich. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das haben sie sich mit dem Kommentatorentisch sicherlich auch anders gedacht, aber das kann schon mal passieren, dass es nicht das erste Mal, dass es nicht einbricht. Nee, eindeutig nicht. Sah recht schmerzhaft aus. Ich weiß auch nicht, warum der nicht eingebrochen ist, weil die beiden haben ja doch eindeutig schon einiges an Gewicht. Also die müssen schon durchaus sehr stabil sein, diese Tische. Ja, ich nehme an, dass bei dem Material, was sie da für die Tische verwenden, dass da wohl manchmal doch leichte Unterschiede sind, dass das unterschiedlich ausfällt, dass das genauso ist wie mit Klamotten. Auch wenn du immer dieselbe Größe kaufst, fällt das manchmal ein bisschen unterschiedlich aus. Und dann war dieser Tisch halt mal ein bisschen zu kräftig. Mhm. Ja, als das nächste Match begann, waren 1 Stunde 40 vorbei. Ja, und da habe ich schon gedacht, weil jetzt kam das vorletzte Match vor dem Main Event, da dachte ich schon, holla holla, den Main Event wollen sie aber lange laufen lassen, weil ich bei meiner Aufnahme gesehen habe, dass der SummerSlam sehr, sehr lang ging. Ja, der ging wirklich sehr lang, der ging 2 Stunden 57 Minuten, das ist schon außergewöhnlich lange, und ich dachte davor, als ich da meine Aufnahme hatte und gesehen hatte, so lang, boah, das ist super, da haben sie dem Match das richtig Zeit gelassen, das wird bestimmt ein wahnsinnig guter SummerSlam. Ja. Naja, okay, ich dachte jetzt auf jeden Fall... Das ist leider nicht geworden, aber gut. Naja, ich dachte jetzt an der Stelle auf jeden Fall, okay, dem Main Event lassen sie gut Zeit, das hatte ich mir auch schon gedacht. Allerdings dachte ich, okay, jetzt kommt noch außer im Main Event Rey Mysterio gegen Kane. Also, wenn der Main Event nicht über 4 Sterne wird, dann kannst du das ja schon mal in die Tonne kloppen, das wird wohl nicht so toll. Ja. World Heavyweight Championship Match, Rey Mysterio gegen Kane. Thomas, erzähl uns du mal ein bisschen was vom Match, damit ich hier nochmal was essen kann. Oh, jetzt bin ich gerade selber auch am Kauen. Ja, Pech gehabt. Ich kann mich ehrlich an das Match im Detail gar nicht mehr erinnern. Mir hat es gut gefallen. Wichtig ist zu wissen, dass Kane ja mit dem Sarg zum Ring kam. Und ja, was war das dann? Also ans Match kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist, glaube ich, so ein typisches Big-Man-Small-Man-Match halt. Aber es gab dann... Also Kane hat am Ende... Ich glaube, Ray hat den 619 oder irgendwie so gezeigt und Kane hat den dann irgendwie abgefangen oder sowas. Und hat dann durch einen einfachen Chokeslam gewonnen. 13 Minuten 32, das Match hat 3 Sterne bekommen von mir. Ja, das Interessante ist eigentlich eher die Geschichte mit dem Sarg. Weil ja, das kommt danach. Wir müssen erstmal das... Ja, das Undertaker. Ja, das müssen wir danach. Erstmal, Thomas, deine Matchwertung. 2, 3, 4 Sterne. Okay, 3 Sterne, ich fand's besser als das vorige. Ja, und danach... Ja, erzähl du mal ruhig. Ich hab das nicht verstanden, du hast ein bisschen hektisch gesprochen jetzt. Was hast du dem für eine Wertung gegeben? 3 Sterne. 3 Sterne. 3 Sterne. Und danach? Bist du in Eile, weil du manchmal so ein bisschen gehetzt sprichst? Ja, eigentlich nicht wirklich, du. Ach so. Und danach? Thomas, dein Part? Ja, ach so, ich sollte das jetzt sagen. Ja, ja. Du wolltest dir, weil du mich gerade unterbrochen hattest, dachte ich, dass du die Rückkehr vom Undertaker erzählen wolltest. Mhm. Weil Kane den Sarg dabei hatte, da wusste eigentlich schon jeder, weil Undertaker ja auch in jedem SummerSlam Werbespot drin war, dass die Rückkehr des Undertakers vorgesehen ist für das Match und dass er dann aus dem Sarg rauskommt. Ganz interessant ist, es gab ein paar Mal, ich glaube auch schon während des Matches, aber auch nach dem Match, so Szenen, wo halt der Sarg geöffnet war, da war aber keiner drin und quasi geöffnet war, damit der eine den anderen aus dem Match heraus in den Sarg verfrachtet. Und was dann auffällig war, ist halt, dass wenn die kritische Phase vorbei war, dass dann immer entweder einmal war es Kane und das andere Mal war es Rey Mysterio, dass die immer darauf geachtet haben, bevor sie den nächsten Move zeigen, dass sie dann den Sargdeckel wieder zuklappen. Und daher konnte man sich dann schon denken, dass der Undertaker wirklich da rauskommt. Das haben sie allerdings dann erst beim dritten Mal gemacht, nachdem das dritte Mal das so passiert ist, dass Undertaker rauskam. Da haben auch alle groß gejubelt. Undertaker sah sehr, sehr alt aus. Also, oh Gott. Ich weiß nicht, ob sie ihn bewusst so zurecht gemacht und geschminkt haben, dass er, weil er aus dem Koma erwacht ist, so ja, es wird ja auch erwähnt, und Kane... wirklich im Moment so angeschlagen ist. Ja, genau, Kane wurde ja als Dominanter dargezeigt und es wurde ja auch erwähnt, dass Undertaker jetzt so und so viel im Koma lag und nicht mehr topfit ist, also ich denke, das war schon gezielt. Ich hoffe, dass das gezielt war, weil wenn er wirklich so mitgenommen ist, dann heißt das nichts Gutes. Nein. Undertaker hat ja so ähnlich wie ich auch, glaube ich, ziemliche Knieprobleme. Dann hat er erst da Ray, der in der Ecke saß, irgendwie angeschrien und gesagt, was soll das? Und Ray hat dann gesagt, ich war da nicht mit der dich da ins Koma geprügelt hat, das war Kane. Und dann ist Undertaker zu Kane gegangen. Hat Undertaker sagte erstmal, ich glaube dir. Kane, aber Kane war dann doch der Dominante und hat, glaube ich, einen Tombstone Piledriver gegen Undertaker gezeigt. Ja, genau, Chokeslam und der Tombstone. Hm? Und ging dann lachend davon. Also es wird eine Fehde zwischen Kane und Undertaker jetzt geben. Wahrscheinlich mit einem Ende im Hell in a Cell bei Hell in a Cell. Könnte ich mir auch vorstellen. So ist es auf jeden Fall geplant, laut Gerüchten. Dann auch viele Gerüchte, dass das vielleicht dann auch der Abschied von Kane ist. Der ist ja jetzt auch schon sehr alt und sehr lange dabei. Dass der deshalb nochmal gepusht wurde, weil sie gesagt haben, komm, zum Abschied kriegst du nochmal eine Main-Event-Fehde. Ja, und deshalb bin ich auch ganz froh, dass ich zum Wrestling gehe im November. Denn Kane habe ich bisher noch nicht gesehen und ich hoffe, dass er da kommt. Und auch Undertaker ist jetzt nach dem SummerSlam dafür angekündigt. Heißt natürlich nicht, dass der wirklich kommt, aber ich hoffe schon. Also Undertaker gegen Kane würde ich mir da gerne angucken. Da hätte ich gar kein Problem mit. Ja, würde ich mir auch gerne angucken. Welcher Tag ist das eigentlich bei euch in Köln? 13. November. Ist das der 13.? 13. November, ja. Weil das ganz interessant ist, weil am 13. November bin ich wahrscheinlich in Oberhausen. Mhm. Ich habe jetzt gelesen, aber es gibt noch keine Karten, aber ich habe gelesen, dass die UFC 122 am 13. November in Oberhausen sein soll. Oh. Da würde ich natürlich dann hingehen. An dem gleichen Tag wie WWE. Das ist auch interessant. Da werden wir am Wochenende danach ja eine interessante Dropkick-Drama-Sendung haben mit Na, allerdings. Zwei Live-Berichten von zwei verschiedenen Veranstaltungen, die aber am selben Tag stattgefunden haben. Ja, das ist wirklich interessant, dass die UFC das am gleichen Tag macht. Die sehen sich nicht als Konkurrenz, weil das doch ein anderes Zielpublikum ist. Und da das in Deutschland ist, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es wieder diese Über-18-Geschichte werden wird in Oberhausen. Ja, ich denke aber schon, dass durchaus einige Leute, die bei WWE sind, wenn die da nicht hingegangen wären, durchaus auch bei der UFC wären. Ja, hier in Hannover waren viel Jüngere bei der WWE das letzte Mal, aber ich glaube, die Älteren, da hast du recht. Also sicher, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, dass da so Hälfte-Hälfte ist. Dass du dann eher zu UFC geht, weil WWE jetzt doch sehr regelmäßig in Deutschland veranstaltet und UFC halt nur im Moment einmal im Jahr. Und das ist dann natürlich für WWE nicht so gut. Wobei auf der anderen Seite Köln von der Lage her natürlich besser erreichbar ist. Oberhausen finde ich für UFC eine etwas komische Wahl. Weil das natürlich. Köln war halt belegt, ne? Ich denke, ansonsten wären die auch wieder in die Lanxess Arena gegangen. Komm, aber die ist halt genau an dem Tag belegt, ne? Ja, gut, aber es ist natürlich, man hätte auch zum Beispiel nach Berlin oder so gehen können. Das ist ja aus anderen europäischen Ländern doch ein bisschen einfacher noch zu erreichen. Aber mir soll es egal sein, ich warte jetzt erstmal, dass das hoffentlich wirklich so kommt. Ich habe das bisher nur als Ankündigung gelesen und dass ich dann vernünftige Tickets bekomme. Und für dich hoffe ich natürlich, dass du den Undertaker nochmal live siehst, weil das ist wirklich immer eine tolle Geschichte. Ja, also für Undertaker hoffe ich, dass zumindest für Mama und Schwester. Undertaker selber habe ich ja schon gesehen. Also mir geht's eher jetzt um Kane. Kane habe ich schon mal gesehen, haut mich nicht vom Hocker. Nee, aber es geht mir einfach darum, den mal zu sehen. Ich meine, ich bin ja auch direkt am Entrance. Ich denke, das ist da schon durchaus beeindruckend, wenn Kane da so reinkommt. Und ja, ich habe ihn halt noch nicht gesehen, ne? Was bei Kane viel ausmacht, was dann so ein bisschen bei den Hausschuss verloren geht, ich hatte ihn ja mal gesehen, ist der Eintritt mit diesem roten Feuerwerk. Weil das machen sie ja meistens leider bei den Hausschuss nicht, weil das doch sehr teuer ist und auch so von dem Brandschutz immer ein bisschen aufwendig. Das macht relativ viel aus. Wenn das fehlt, fehlt ein bisschen was. Ja, wobei, wenn die ganze Halle so ein rotes Licht ist, ist natürlich aber was Schönes, ne? Das dürfte auch nicht schlecht sein. Lass uns mal zum Main Event kommen. Ja. Ein 7-on-7 Elimination Match. Nexus gegen Team WWE. Und Miss hatte sich ja zuvor dafür ausgesprochen, als siebte Person im WWE-Team mitzumachen. Cena sagte dann allerdings, nee, Miss, jemanden, der sich erst am letzten Tag für unser Team ausspricht, den brauchen wir nicht. Ja. Denn es war schon jemand anderes eingeplant. Daniel Bryan. Ja, die große Rückkehr, die leider viele auch schon vorher wussten. Ich wusste die auch schon. Wusstest du die auch schon? Nee, ich wusste sie noch nicht. Und zwar folgendes. Ich hatte in. Soll ich dir erzählen, woher ich das wusste? Gerne. Und zwar habe ich in der Woche vor dem SummerSlam eine Figure 4 Daily Sendung von Brian Alvarez gehört. Und da hatte er zu Gast den Mikey Whipwreck. Da wollten die eigentlich über Hardcore Justice und sowas sprechen. Und der Whipwreck hatte eine Verletzung, wo er darüber berichten wollte. Und der Mikey Whipwreck hat in seiner Heimatstadt auch eine Wrestling Promotion, so eine kleine, also der macht, der ist da Trainer in einer Wrestling-Schule und diese Wrestling-Schulen, die haben ja häufig auch dann eine kleine Promotion, wo die am Wochenende Veranstaltungen machen. Und der Mikey Whipwreck hatte am Wochenende, als SummerSlam war, den Bryan Danielson auch gebucht als Kämpfer, wollte dem sogar im Titelmatch den Titel gewinnen lassen und hatte das mit ihm auch vereinbart, dass er dann in der späteren Show wieder auch kommt, um den Titel wieder abzugeben. Und dann hat der Bryan Danielson ihm kurz vorher gesagt, aufgrund familiärer Verpflichtungen könne er nicht. Und dann erzählte Mikey Whipwreck, der hat so einen ganz trockenen, lustigen Humor, erzählte der in der Sendung, na, das ist schon komisch, dass er eine Familienangelegenheit am Wochenende vom SummerSlam hat. Und da hat er relativ deutlich dann gesagt, das deutet schon darauf hin, dass er irgendwie beim SummerSlam dabei ist. Und dann wurde relativ viel halt drüber spekuliert und gesprochen und auf Twitter und ich weiß nicht wo. Also das, einige wussten das schon, was ein bisschen schade ist, weil das ist eigentlich eine, das finde ich eine vom Booking her eine sehr gute Sache, wie sie das gemacht haben. Mhm. Weil damit setzen sie gleich die Fehde zwischen Bryan Danielson und Miz auf und gleichzeitig haben sie ihn da bei NXT und schon relativ gut quasi im Main Event fast schon platziert. Ja, Daniel Bryan hat auch wirklich tolle Sachen in diesem Match gezeigt. Das Match hat mir insgesamt sowieso recht gut gefallen. Es wurden immer, also es wurde nicht so gemacht, wie wir das gedacht hatten, dass nächstes alle WWE-Mitglieder eliminiert oder so. Es wurden nacheinander wieder Mitglieder eliminiert. Da einer, da einer, da einer, da einer. Abwechselnd. Ja. Ja, was ich ein bisschen schlecht fand, auch wieder schlecht für den Gesamt-Pay-Per-View, ist, dass zwischen dem Ende des Kane-Rey Mysterio-Matches und dem Anfang des Nexus-Matches 25 Minuten fast vergangen sind. Weil da einerseits der Undertaker-Engel war und andererseits dadurch, dass die ganzen WWE-Leute aus dem Team wirklich alle mit ihrem eigenen Entrance da reinkamen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Dauerte der Einmarsch sehr lange. Ja, das fand ich aber nicht weiter dramatisch, also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Fand's ein bisschen langweilig. Ja, ich gar nicht. Sollen wir mal die Eliminations im Einzelnen durchgehen? Ja, machen Sie das auch eben. Also als erster wurde Darren Young von Bryan Danielson eliminiert. Mhm. Darren Young ist ja dann auch, weiß ich nicht, der ist jetzt glaube ich auch zurückgeschickt worden irgendwie zu Florida Championship Wrestling oder ich weiß nicht was. Der ist aber glaube ich so auch irgendwie bei Nexus rausgeflogen, ne? Ja, richtig. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht hundertprozentig auf dem laufenden Stand, was die Wochensendung angeht, weil ich war vom SummerSlam so enttäuscht, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt mal eine Woche Wrestling-Pause machen. Und ich habe mir diese Woche keine einzige Weekly-Show angeguckt. Du kannst dann ja meinen Rückblick lesen. Und die Ergebnisse mir durchgelesen. An der Stelle eine kurze Information, es wird diese Woche wieder Wrestling's Weekly schriftlich geben. Audio ist nicht so eine tolle Sache. Wieso nicht? Nee, das ist zu viel Arbeit, das ist nicht wirklich schön. Achso. Und es wird Wrestling Weekly gehen. Ich habe Impact und SmackDown noch nicht gesehen, aber morgen Abend wird es Wrestling Weekly wieder geben. Und dann kannst du das ja auch mal lesen mit meiner Meinung etc. Ja. Ausführlichst. Okay. Als zweites wurde Tava von Morrison eliminiert. Ja. Dann wurde Morrison sofort von Sheffield eliminiert. Also Morrison, weiß ich auch nicht. Ich denke ja immer, das ist so jemand, der hat wirklich, wenn er ein bisschen besser am Mikrofon wäre, das Potenzial auch zum Main-Eventer. Aber der wird im Moment auch ziemlich verjobbt. Ja, bei Raw sowieso. Da hatte man ja schon drüber philosophiert, dass er bei Raw vielleicht untergehen könnte. Und genau das ist ja nun passiert. Ja. Also, auf Figure 4 Weekly wird ja auch viel diskutiert, ob er jetzt vielleicht zum Heel turnt. Und deshalb immer, weil er sozusagen schlecht dargestellt wird, dass er irgendwann sagt, jetzt ist er so böse, dass er mal verliert, dass er dann einfach ein Heel wird. Dann hat er sich ja noch irgendwie sich einen Bart wachsen zu lassen. Das ist auch häufig dann ein Zeichen, dass jemand ein Heel wird. Das war ja bei CM Punk auch so ähnlich. Aber weiß ich nicht. Sheffield hat dann neben nach Morrison auch gleich R2s eliminiert. Das heißt, Sheffield wurde ziemlich gut dargestellt. Dann kam irgendwie Bret Hart in den Ring und hat einige Aktionen gezeigt, so aus seinem, was er früher bei seinen Matches auch gezeigt hat, wo ich nicht mit gerechnet hätte. Ja, gut, der hat keine Bumps genommen. Nee, es sah mehr oder weniger nett aus, also es war nicht so schlimm. Ja, also, aber es sah auch gut aus. Also es war nicht irgendwie, dass es jetzt wirkte irgendwie ein alter Mann, der gar nicht mehr mithalten kann. Das ist haben richtig. Sie schon geschickt so gemacht und weil er aber ja keine Bumps nehmen kann, haben sie das dann so gelöst, dass er sich, ich weiß nicht, er hat glaube ich sich auch irgendwie einen Stuhl gegriffen oder so. Nee, also es wurde ein Stuhl in den Ring geschoben. Und ja, Bret Hart hat sich den dann genommen und benutzt. Genau, und dann wurde er disqualifiziert, sodass er da nicht hinfallen musste, aber das war eigentlich genau richtig. Ja, war ganz clever gemacht. Weil die alten Fans haben gesehen, was sie von ihm sehen wollten, er hat sich nicht blamiert und... er wurde vielleicht ein bisschen dumm dargestellt, dass er den Stuhl nun benutzt, aber im Eifer des Gefechts ist das schon okay. Genau. Dann wurde Sheffield aber auch gleich von Edge eliminiert. Otunga wurde von Chris Jericho eliminiert. Dann hat Heath Slater erst Chris Jericho und dann Edge hintereinander eliminiert. Und dann gab es irgendwie, weil da gab es so ein bisschen Verwirrung zwischen Edge und John Cena und Chris Jericho. Und dann hat Edge erst John Cena gespeert. Und dann haben Chris Jericho und Edge draußen Cena bearbeitet, sodass quasi, das war vom Booking auch relativ geschickt, sodass quasi Edge und Chris Jericho jetzt wieder als Heel-Tag-Team, auch wenn sie jetzt einmal auf Seite der Guten hier in diesem Match waren, am Ende des Matches wieder dastanden. Das fand ich ganz gut gemacht. Ja, und dann, Cena war ja draußen fertig, dann kam die große Zeit von Bryan Danielson. Daniel Bryan. Dann kam der da nochmal reingerannt und hat auch noch Heath Slater eliminiert und sah auch sehr gut aus, hat da ein, zwei Minuten lang wirklich dominiert und alle Leute fertig gemacht und das wäre auch so noch weitergegangen, wenn er nicht Mist mit seinem Koffer reingerannt gekommen wäre und Bryan Danielson von hinten niedergeschlagen hätte und Wade Barrett Bryan dann einfach eliminieren konnte. Das war auch ein ganz nettes Segment, weil das halt so eine Fehde zwischen Bryan Danielson und... Daniel Bryan? Nee, das ist dämlich, dass die da mit dem Namen so durcheinander würfeln. Man weiß gar nicht mehr, wie er jetzt wirklich heißt. Daniel Bryan, das ist doch ganz klar. Also ich habe da gar kein Problem. Ja, Bryan Danielson heißt er ja eigentlich. Ich hab mich gewundert. Ich hätte gedacht, nach dem letzten NXT-Promo, was er gehalten hat, da hat er ja auch gesagt, dass er Bryan Danielson heißt, dass sie ihn auch als Bryan Danielson zurückkommen lassen. Aber was auch immer. Ist ja egal, wir wissen ja, wer gemeint ist. Einmal oder Daniel Bryan. Einmal übrigens hat im Kommentar hier, Matt Stryker gesagt, The American Dragon, was ja der sozusagen Spitzname ist, den Bryan Danielson bei Ring of Honor und bei den Independents benutzt hat. Das finde ich interessant, ob WWE den Namen sich auch sozusagen als Trademark gesichert hat oder ob einfach Matt Stryker das mal so gesagt hat, weil er halt die Indie-Szene oft mitverfolgt. Das fand ich ganz interessant. Ja, dann hat Wade Barrett also ihn eliminiert und dann waren nur noch Cena und Gabriel und Barrett im Ring und da konnte man sich schon denken, da ist das passiert, was dumm ist vom Booking, was mich auch sehr geärgert hat und was mir den SummerSlam zum Ende auch immer noch weiter nach den ganzen schlechten Matches, die schon die ganze Zeit davor waren, vermiest hat. Dann war Cena wieder der Superman und dann hat er Justin Gabriel und Wade Barrett eliminiert. Und das Team WWE hat gegen das Team Nexus gewonnen und damit ist die Nexus-Storyline zu Ende, weil die Guten haben gewonnen. Ja, die Nexus-Storyline ist natürlich nicht zu Ende, denn man hat es bei Raw schon wieder recht gut geschafft, Nexus stark darzustellen. Hat man wirklich gut geschafft, muss ich sagen. Also die Raw, die konnte man, ich habe das auch in meinem Bericht geschrieben, das war mehr oder weniger eine Special Nexus-Ausgabe. Denn die ganze Ausgabe war wirklich mit Nexus gefüllt. Selbst Randy Orton gegen Sheamus hat nur ein ganz paar Minuten bekommen und wurde auch mit in dieses Nexus-Match da reingepackt. Ja, man hat es wieder geschafft. Nexus wird wieder recht stark. Ja, nochmal zu dem Match. Also das hier Super Cena fand ich natürlich am Ende nicht gut, aber hat mir nur noch nicht den ganzen Pay-Per-View vermiest, beziehungsweise den Main-Event der Pay-Per-View war außer Rey Mysterio gegen Kane sowieso schon schlecht. Ich fand das interessant, als der Bryan Danielson eliminiert wurde, dass da doch relativ laute Bullshit-Rufe aus dem Publikum kam. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Also das Publikum selber war auch ziemlich unzufrieden mit ziemlich vielen Matches und war zum Beispiel jetzt bei dem, weiß ich nicht, bei dem Kane gegen Rey Mysterio Match waren die sehr, sehr leise. Bei dem Randy Orton Match gegen Sheamus, da ging es einigermaßen. Und bei allen anderen, das hat die auch nicht so richtig interessiert. Waren die bei Kane Rey Mysterio so leise? Ja. Erst als der Undertaker kam, da sind sie dann wirklich laut geworden. Aber selbst als Vicky Guerrero ganz am Anfang mit ihrem Excuse Ja, Speech das stimmt mir, das fiel mir war, auf. Also da, das war schon fast viel Stille. leiser als sonst. Ja, das war wirklich ganz extrem. Also das war schon wirklich schlimm. Ja, und am Ende so richtig glücklich waren sie, glaube ich, auch nicht mit Cena. Da waren doch einige, die ihn ziemlich ausgebuht haben. 35 Minuten 20, 4 Sterne bekommt der Main Event von mir. Dem 3,5 Sterne gegeben. Mehr nicht? Oh, ja, da gibt es aber viele Leute, viele Spezialisten und Experten, die dem Ganzen mehr gegeben haben. Erstens fand ich, das würde mich nochmal interessieren, weil ich Raw nicht gesehen habe, wie du das einschätzt. Mir ist hier aufgefallen, die Nexus-Leute, die sind halt doch im Ring, so mit ihren Moves noch nicht speziell vom Timing, noch nicht so richtig gut und reif für den Main Event. Ich habe auch gelesen, dass bei Raw, ich habe ja die Matches nicht gesehen, die Einzelmatches, die hatten da ja wohl alle Einzelmatches, dass das da auch ziemlich stark aufgefallen wäre, dass die eigentlich noch ein bisschen erst Erfahrung mit Einzelmatches bei Hausshows sammeln müssten, dass sie doch noch Ja, ziemlich das ist schwach im richtig, Ring das wären, ist schon richtig, das wie fiel war auf. aus deiner Sicht? Das fiel auf, das ist schon richtig. Man hat das aber ganz gut dadurch verdeckt, dass die Matches alle keine großen Laufzeiten hatten. Also insgesamt, man merkte noch, dass die neu im Ring waren. Teilweise wirkten sie fast noch so ein bisschen wie Jobber. Aber insgesamt hat man das schon ganz gut gemacht, dass sie jetzt wieder wie ein ernsthafter Gegner aussehen. Durchaus. Und auch mehr nicht unbedingt nur durch Stärke, sondern auch so ein bisschen durch Intelligenz. Also der Main Event hat von mir nicht mehr bekommen, weil erstens die halt im Ring relativ schwach waren. Und das Booking am Ende fand ich eine Katastrophe, da habe ich einen Stern abgezogen. Die erste Hälfte des Matches hat mir ausgesprochen gut gefallen, weil das war sehr, sehr spannend. Und wenn ich dran denke, so zum Beispiel, dass diese Szene mit wie Edge und Y2J ausgeschieden sind, das fand ich hervorragend gemacht. Die Geschichte mit Bret Hart fand ich sehr, sehr gut gelöst. Da dachte ich auch am Anfang erst, na, das ist endlich dann doch noch ein 4-Sterne-Match, aber ich habe dann speziell wegen des Bookings am Ende und der schlechten Leistung durch die Nexus-Leute einen Stern wieder abgezogen. Naja, also so schlimm war es bei mir nicht. Das Ende fand ich jetzt auch nicht so schlimm, dass ich da einen Stern abziehe. Also der PW Torch, der hat dem Match 2x4 Sterne gegeben. Gehört, fand ich auch zu viel. Nee, ich nicht, fand ich genau richtig. Guck jetzt gerade mal, was der Torch den Matches bei Raw allen gegeben hat. Der gibt ja auch immer Sterne bei den Sendungen. Das habe ich noch nicht gehört. Ich höre mir ja meistens die Sendung an, aber ich habe auch. Ja, die Sendung höre ich mir nicht an. Ich lese mir nur die Berichte. Ich habe auch diese Woche nicht viel Wrestling-Podcast gehört. Also, ich wollte wirklich ein bisschen Pause machen. Und ich habe dann nur die vom MMA, die WEC 50 mir angeguckt, die sehr gut war. Und ansonsten habe ich ja jetzt zwei Fernsehsendungen, wo ich dann ein bisschen was geguckt habe. Von The Wire habe ich mir jetzt drei Folgen angeguckt, gefällt mir sehr gut, wird dir aber im Moment noch nicht gefallen. Gucke ich auch mit englischen Untertiteln, also ist ja gar nicht ins Deutsche übertragen, die Sendung war ja, ich glaube, die ist jetzt, läuft jetzt aktuell irgendwo in Deutschland. Also müsste es jetzt dann auch eine deutsche Synchronisierung irgendwann geben. Aber die ist ja da auf der Box, ich habe ja keine deutsche Tonspur. Da gucke ich jetzt die englische und gucke dann trotzdem mit englischen Untertiteln, weil das teilweise da in dem, das spielt ja in Baltimore, in dieser Drogenszene teilweise ziemlich mit Slang gesprochen wird und sehr schnell auch gesprochen wird, dann ist mit Untertiteln leichter, sich reinzuhören. Finde ich hervorragend bisher. Ich habe drei Folgen geguckt. Macht einen sehr guten Eindruck. Würde ich aber nochmal, wenn du die irgendwann mal gucken willst, vielleicht nochmal 2, 3 Jahre warten. Ja, momentan habe ich auch genug. Der SummerSlam. Und bei Damages bin ich noch, um das kurz zu Ende zu bringen, bei Damages bin ich jetzt bei der dritten Staffel ziemlich am Ende. Finde ich immer noch super, die Serie. Schon sehr interessant, dass du die ganze Woche kein Wrestling gesehen hast. Bisher in diesem Jahr habe ich jede Raw, jede NXT und jede SmackDown gesehen. Ja, ich habe mich beim SummerSlam wirklich ziemlich geärgert, muss ich sagen. Ja, gesagt. nach dem Main Event ging es eigentlich. Der Gesamteindruck war dann so mittelmäßig. Also ich habe dem SummerSlam einen Daumen zur Seite gegeben. Ich fand den ersten Teil für ein Pay-Per-View an sich schon fast schlecht, aber an sich grundsolide. Rey Mysterio gegen Kane fand ich gut und Main Event fand ich sehr gut. Also Daumen von zur mir gibt es Seite. einen Daumen nach unten. Für einen SummerSlam fand ich das nicht überzeugend. Ganz im Gegenteil, wenn ich bedenke, in Deutschland bezahlt man ja zum Glück für so ein Pay-Per-View nicht so viel Geld, aber wenn ich bedenke, dass in den USA die Leute, ich glaube, $50, also weiß ich nicht, 40, 45 € für so ein Pay-Per-View bezahlen, da hätte ich mich schon ziemlich geärgert. Das ist ja hier alles ein bisschen ziviler mit den Preisen. Ja. Unser Tippspiel ist 2 zu 2 ausgegangen. Ja, das habe ich auch gesehen. Melina, hattest du richtig getippt und ich hatte Kane, glaube ich, ne? War das Kane oder wo hatte ich den Tipp? Ja, ich Wo glaube das? schon. Ja, genau. Ich glaube, das war der Unterschied. Ja, das war der SummerSlam. Ansonsten kann ich Habe ich, verlauten, dafür es. habe ich, weil letzte Woche haben wir ja Hardcore Justice nicht fertig gemacht, dafür habe ich den Hardcore Justice-Tipp gewonnen. Hardcore Justice wollen wir jetzt auch gar nicht mehr drüber reden, da habe ich jetzt keine Lust mehr. Kein Wunder, wenn du einen Tipp verlierst. Nee, das wusste ich bis jetzt gerade nicht. Nee, ich meine generell von dem Pay-Per-View, den fand ich noch nicht so überragend. Wir hatten ja nur einen Unterschied, das war ja die Geschichte mit Tommy Dreamer gegen Raven, wo Chris und du auf Tommy Dreamer gesetzt haben und ich richtigerweise auf Raven und das auch so gekommen bin. Hat sich dein Knie jetzt eigentlich wieder, hat sich deine Knieverletzung jetzt wieder beruhigt? Ja, ich bin ja letzte Woche dann wieder zur Arbeit normal gegangen. Dadurch, dass ich jetzt wieder jeden Tag gelaufen bin, ist es eher wieder ein bisschen anstrengender geworden, ein bisschen stärkerer Druck. Also Kniebeugen oder so kann ich noch nicht machen. Das ist noch. Er ist noch angeschlagen, aber ich kann nur halt laufen. Ich habe dann halt ein bisschen Druck auf dem Knie und das ist anstrengend. Ich hoffe, dass das mal. Ich glaube auch, das dauert noch ein paar Wochen. Hast du Rache an Chris geschworen wegen der Stuhlattacke? Ne, hat er ja nichts mit zu tun. Das kam ja dann hinterher raus. Das dachte ja erst jeder, dass es Rey Mysterio war, aber in Wirklichkeit war es ja Kane. So war das hier ja auch. Erst dachte jeder, es wäre Chris, aber in Wirklichkeit war es ja dann Mirko. Und die Rache werde ich ja dann nehmen, wenn ich am nächsten Wochenende nach Emden komme. Nee, das war ich ja nicht. Das werden wir dann werden wir dann direkt filmen mit dem Tombstone Piledriver, den ich dann zeigen werde. Nee, ich war das ja gar nicht, du. Das, Aber sag mal, du hast dir heute zwei neue CDs gekauft, oder gestern? Ja. Gestern, ja, wir sind ja heute wieder am Samstag da. Was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben, am Samstag aufnehmen. Ja, ich habe mir zwei neue CDs gekauft. Einmal natürlich die neue 3 Fragezeichen 140 Stadt der Vampire. Auch diese Folge hat mich genau wie der SummerSlam enttäuscht. Es ist wie genau wie der SummerSlam. Man kann das jetzt sehr gut vergleichen. Keine todlangweilige Folge, aber es gab eindeutig schon bessere und auch diese Folge bekommt genau wie der SummerSlam den Daumen zur Seite. Machst du eine Sondersendung mit Chris? Das habt ihr ja mal erzählt in der Sache, dass wenn eine neue 3 Fragezeichen kommt, ihr vielleicht mal irgendwie so eine kurze Sendung, 10 Minuten oder so, über die neue Folge macht. Könntest du eigentlich mal machen? Ja, ich hatte Würde mit mich Chris eigentlich mal geplayt. Mit Chris jetzt. würde ich dann eher mal eine Folge aufnehmen, wo ich ein paar alte Folgen unter die Lupe nehme. Nee, ich wollte das in eine neue Sound stecken, die wohl nächstes Wochenende rauskommt. Und dann habe ich mir das noch das neue Eels-Album Tomorrow Morning geholt und das ist entgegen der 3 Fragezeichen noch besser als gedacht. Das ist wirklich fantastisch, also das ist super. Nur Also, empfehlen. Ich habe leider nicht die Limited Edition bekommen. dem kann ich nur zustimmen. Also das ist eines der besten Alben von Eels, finde ich. So nach zweimal hören. Ich habe mir die heute, somit hatte ich dir ja geschrieben, war ich bei Saturn. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass im aktuellen Stern die Eels auf dieser Musikseite so der Aufmacher ist, also relativ viel Platz da hat und auch die Höchstwertung von 5 Sternen bekommen hat. Wobei das sowieso ganz, ganz viele Alben immer bekommen. Ja, die suchen ja auch nur 3 Alben aus und die machen das meistens so, dass sie da Sachen aussuchen, die sie halt empfehlen. Und dementsprechend hast du da immer Sachen mit hohen Wertungen, ne? Du musst dir jetzt quasi sozusagen die 20 Alben, die in derselben Woche rauskommen, oder die 5 Alben, die in derselben Woche rauskommen, die sie da halt nicht aufzeigen, die musst du dir quasi als dann nicht empfohlen dazu denken. Naja, aber stimmt, aber 5 Sterne, so Also, eine volle Wertung, das sollte man nicht so oft geben, aber egal. aber die, das hat bei Saturn hatten sie, ich nehme an, dass das was mit dem Sternartikel zu tun hat, da hatten sie das auch ganz vorne bei den Neuerscheinungen auch ganz viele Exemplare von. Mhm. Aber auch alles nur die einfache Version. Und dann habe ich hinten aber in dem Fach von Eels eine einzige Ausgabe mit der Limited entdeckt und die habe ich dann gekauft. War ein bisschen teuer, hat tatsächlich 20 Euro gekostet, war es mir dann aber wert. Und das hat sich auch gelohnt. Also das Album, die 14 Songs, die du ja kennst, ganz hervorragend. Und dann sind noch auf einer zweiten CD 4 zusätzliche Songs, also nicht so sonderlich viel, ne? Also das sind noch 11 zusätzliche Minuten. Ja, das weiß ich wohl, aber haben hätte ich die gerne trotzdem gehabt, aber ich habe sie nicht bekommen. Ich habe sogar noch nachgefragt, aber die hatten sie nicht. Also ich habe da auch nicht ganz verstanden. Ich habe das heute am Computer dann so gemacht, dass ich mir das sozusagen zusammen auf eine CD gebrannt habe, dass ich die in einem Rutsch durchhören kann. Das sind dann 58 Minuten. Weiß ich nicht, warum sie die nicht als normale CD gleich so rausgebracht haben. Ja, um noch was Besonderes zu haben, Thomas. Ist immer ein bisschen komisch mit diesem Bonus. Ja, um noch was für Sammler zu haben. Das ist ja auch letztlich Geldsache, ne? Ja, kann sein. Ja. Also was ein bisschen, was ganz interessant ist, das Album ist ja irgendwie der dritte Teil einer Trilogie, irgendwie über die Zeit, weil ihn seine Freundin da irgendwie verlassen hat. Und das erste, wie hieß das? Hombre irgendwas? Hombre Lobo, End Times, Tomorrow Morning. Genau, und die ersten beiden aus der Trilogie, die haben mich nicht so überzeugt, speziell das End Times. Also fand ich zwar nicht schlecht, muss dazu sagen, Eels hat meiner Meinung nach bisher noch überhaupt kein schlechtes Album rausgebracht. Irgendwas Gutes ist immer bei den Alben dabei. Aber im Vergleich zu den anderen Alben fand ich jetzt speziell das Endtimes nicht so stark. Deshalb hatte ich auch eigentlich bei diesem Album nicht so hohe Erwartungen. Und da muss ich sagen, das hat sich aber so nicht bewahrheitet. Das ist wirklich eines seiner besten Alben, finde ich. Muss jetzt mal abwarten. Ich habe es jetzt, wie gesagt, heute zweimal hintereinander gehört. Ja, ich hatte auch nicht die größten Erwartungen, aber... Wenn ich das jetzt nochmal einen Monat jetzt hier laufen lasse und ab und zu mal höre, muss ich mal gucken, wie dann meine Meinung ist, aber wenn sich das so bewahrheitet, ist das sicherlich mit im Rennen um Album des Jahres. Ja, das denke ich auch. Also ich habe hier Hombre Lobo, habe ich hier auch noch irgendwo liegen, aber noch nie so richtig gehört. Man könnte mal für eine Special-Ausgabe mal die Trilogie in einem reviewen. Das wäre vielleicht ganz gut. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Als ich das heute gehört habe, das Album, habe ich gedacht, na, vielleicht musste die anderen beiden dir doch nochmal anhören. Vielleicht sind die doch besser, als du gedacht hast. Mhm. Ja. Ja, das wäre das. Ja, das wäre das. Ja, aber dieses Wochenende ist gar nichts, ne? Es ist kein Pay-Per-View. Ich dachte erst, heute Abend wäre UFC, aber UFC ist am nächsten Wochenende. Nee, also heute ist, um mal ein anderes Thema aufzugreifen, heute ist der Weltrekord. Die drei Fragezeichen stellen einen neuen Weltrekord auf der Waldbühne in Berlin. Es sind bisher von bis zu 22.000 möglichen Karten, also es sind wohl bis gestern irgendwie 15.000 Karten verkauft worden. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind. Auf heute Abend ist auf jeden Fall der größte Hörspiel-Event in Berlin auf der Waldbühne. Die drei Fragezeichen und der seltsame Bäcker, die letzte Live-Aufführung. Okay. Ja, das werde ich ja jetzt heute mir nicht angucken. Stand sogar übrigens ein kleiner Artikel in der Emder Zeitung. Aha, ja, die hab ich nicht gesehen. Nee, so ist es aber auf jeden Fall. Aber ansonsten ist nichts weiter, ne? Außer wrestling-technisch ist nicht viel. Außer die zweite Episode X-Factor. Es gibt, glaube ich, kein TNA-Pay-Per-View, es gibt kein WWE-Pay-Per-View, UFC ist nicht. Nee, ist aber vielleicht auch ganz gut. Ich habe ja jetzt bewusst... Skip Sheffield verletzt. Wieder ein bisschen nass. Skip Sheffield verletzt. Wie der Pro Wrestling Insider berichtet, hat sich Nexus-Mitglied Skip Sheffield am vergangenen Mittwoch einen Knochen im Knie gebrochen. Bei einer Raw House Show in Hawaii trat das Powerhouse an der Seite von David Ottonga in einem Non-Tag-Team-Title-Match gegen die Hart Dynasty an. Zwar konnten sich Sheffield und Ottonga gegen die amtierenden Tag-Champs durchsetzen, doch eine Operation und eine Auszeit für Sheffield scheint nun sehr wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich bitter, ne? Weil Sheffield ja neben Wade Barrett derjenige ist, der bei Nexus eigentlich mit am stärksten dargestellt wird. Spricht aber auch tatsächlich dafür, was meine Meinung ist, dass sie bei der Nexus-Storyline jetzt zu viele Fehler gemacht worden sind und das vielleicht den Bach runtergeht. Ja, mal sehen. Also der Ottonga, der taugt jetzt gar nichts mehr im Ring. Also er hat, was heißt gar nicht mehr, der hat eigentlich nie was getaugt im Ring und seine Mikrofon, seine Promo sind auch eher schwächer geworden. Der hat wohl ein bisschen an Selbstbewusstsein verloren. War auch so die Spekulation von Dave Meltzer. Den können sie da nicht hinschicken. Das heißt, ich vermute, dass sie Michael Tarver dann wohl versuchen werden, weiter nach oben zu pushen. Oder dass es vielleicht doch nochmal versuchen, den Slater irgendwie rauszuholen. Ich finde das schade, weil ich finde eigentlich derjenige, der jetzt vom Können her im Ring das am ehesten verdient hätte, wäre der Justin Gabriel. Aber mit dem machen sie nicht so richtig was, außer dass er halt immer am Ende seinen 450-Splash zeigt. Aber irgendwie wirkt das dann so ein bisschen wie ein Wrestler, der nur diesen einen Move hat. Ja. Gut. Ja, ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt, wie in der nächsten Roddy Nexus Storyline weitergeht. An sich wurden die jetzt wieder gut gepusht. Ich weiß schon, wie es weitergeht. Ja, das will ich aber jetzt gar nicht wissen. Ja, ich will das gar nicht wissen. Hast nämlich gesagt, ist gut. Ich will das gar nicht wissen. Ich sag's auch nicht. Keine Ahnung. Ja, machst du immer sehr gerne, du. Aber ich hab genau die einzelnen Storylines habe ich nicht im Kopf. Ich weiß nur, was da am Ende rauskam für das nächste Champion. Ja, das will ich aber auch gar nicht wissen, Thomas. Das sag ich dir auch gar nicht. Nee, dann brauchst du auch gar nicht erst anfangen, du. Hab mir nur entschieden, dass ich nächsten Montag mir die Woche wahrscheinlich auch schenke. Okay. Ja, jetzt weiter. Ja doch, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und man muss jetzt gucken. Also, es war vielleicht mit der Verletzung jetzt von Skip Sheffield, es war ja schon mal die Gerüchte vorher, es war vielleicht ein bisschen blöd, jetzt den Darren Young da rauszuschicken, weil jetzt hat man ja nur noch recht wenige Mitglieder da. Ach, pass auf, das ist ja jetzt auch eine blöde Geschichte. Weil die Raw ist ja schon aufgezeichnet und als die Aufzeichnung war, da war er natürlich noch gar nicht verletzt. Das heißt, die WWE müsste jetzt im Prinzip die Verletzung von ihm irgendwie, ja, die können sie nicht verwenden, die müssen halt geheim halten. Aber geheim halten geht ja auch nicht. Ja, es sei denn, es gab bei der House Show irgendeinen Move, bei der Weekly Show irgendeinen aufgezeichneten Move, wo man sagen könnte, okay, da hat er sich verletzt. Glaube ich nicht. Ne, man weiß nicht, mal sehen. Glaube ich nicht, von dem, was ich gelesen habe, glaube ich das nicht. Aber da bin ich mal gespannt, wie WWE das lösen wird. Ja, das ist der Nachteil bei den Aufzeichnungsgeschichten, ne? Das hat ja TNA Impact häufiger schon gehabt, dass die dann irgendwie eine Verletzung hatten und dann aber schon die Sendung der nächsten 3 Wochen aufgezeichnet hatten und der verletzte Wrestler da irgendwie noch mit dabei war. Ja. Es sei denn, man schafft das noch mit Skip Sheffield irgendein Backstage-Segment schnell aufzuzeichnen, wo der niedergeschlagen wird. Ich weiß ja nicht, wie schlimm die Verletzung ist, ob der sich dann auch eben schnell hinlegen kann für so einen... Das können sie nicht machen. Ich sag dir nicht warum, weil ich dir nichts verraten will, aber das funktioniert nicht. Okay. Funktioniert ja nicht. Ich will auch gar nichts wissen. Irgendwas ganz anderes überlegen. So, wir haben noch 5 Minuten. Thomas, was liest du gerade? Habe mir heute ein neues Buch gekauft, das habe ich aber noch nicht angefangen zu lesen. Ich habe gerade Robber zu Ende gelesen. Das war das letzte, was ich gelesen hatte. War so ein Krimi, der so gern mit diesen Quentin Tarantino-Film verglichen wird. Der war okay, der hatte auch mal eine ganz gute Wertung im Stern, war aber jetzt nichts Herausragendes. Den habe ich auf dem E-Book-Reader gelesen und ich habe mir jetzt gekauft als Papierbuch, weil es das leider nicht auf dem E-Book-Reader gab. Ich das aber unbedingt lesen wollte, damit ich das spätestens nächste Woche im Zug dann lesen kann, ist von dem Ferdinand von Schirach dieses der Erzählungsband Schuld, der im Moment ja auf den Bestsellerlisten auf Platz 1 ist. Und der ist ja, ich weiß gar nicht, Staatsanwalt oder Anwalt? Der ist Anwalt und Strafverteidiger, der Autor, und der benutzt dann viele seiner Fälle oder vieles, was er so aus seiner Praxis, aus seiner Arbeit als Anwalt mitbekommt, und schreibt dann Erzählungen. Natürlich sind das nicht genau seine Fälle, ne? Da sind dann schon andere Namen und die Umstände ein bisschen verändert, damit er da keine Leute direkt und persönlich verwenden muss. Mhm. Ich muss mal gucken. Aber das ist das, was ich als nächstes lesen werde und bis dahin, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt wirklich das Wochenende schon anfange, bis dahin habe ich halt noch so ein paar Fachbücher für die Arbeit, die ich lesen muss. Ja, ich hatte vor der Sendung noch einen John Sinclair durchgelesen. Ich muss mal gucken. Ich denke, ich habe hier noch einen Terry von Terry Pratchett, habe ich noch den ersten Teil der Scheibenwelt-Trilogie, Scheibenwelt, wie heißt denn das? Eine Serie? Scheibenwelt-Serie? Ich weiß es nicht. Es ist keine, warte, ich werde mal. Ich weiß, dass ein Arbeitskollege von mir das ganz toll findet und ganz gern liest, aber er hat mir ein bisschen was davon erzählt und dann wusste ich schon, das ist nichts für mich. Das geht mir zu sehr in diese Fantasy-Science-Fiction-Ecke rein. Ein Roman von der bizarren Scheibenwelt. Ich habe mir da auch extra den ersten Band von bestellt und werde damit anfangen. Wenn es mir gefällt, werde ich mir da bestimmt noch andere Bände von holen. Beziehungsweise dann natürlich erstmal den zweiten. Ja, ich denke mal, da fange ich nachher noch mit an. Ich habe mir schon lange kein neues Buch mehr gekauft, muss ich sagen. Du hast dir die sonst immer kaufen lassen. Hm? Du hast dir die sonst immer kaufen lassen. Ja, ich habe mir auch schon lange kein Buch mehr kaufen lassen. Ach so, das wusste ich gar nicht. Warst du lange nicht mehr bei Oma zu Besuch? Nee, auch nicht. Dann musst du mal wieder hin, dann können wir mal wieder da zum Buch laden. Aber nächstes Wochenende, wie sieht denn das aus? Hast du nächstes Wochenende Zeit? Ja, denke ich mal. Dann musst du ganz normal vorbeikommen, weil da hatte ich an sich geplant, dann, wenn nichts Besonderes passiert, dass ich dann nach Emden mal wieder fahre. Ja. Dann können wir die nächste Dropkick-Drama da live in Emden aufnehmen. Mhm. Obwohl, ich weiß gar nicht, über was wir dann sprechen wollen. Doch, da findet sich schon was. Weil die Weeklies werde ich wahrscheinlich auch nur partiell gucken, falls überhaupt. Und Pay-Per-View ist ja im Moment, glaube ich, mal ein bisschen Pause, ne? Ja, ich denke, bis nächste Woche wird da noch irgendwas sein, aber bis übernächste oder wann auch immer. Es wird sich schon was finden, Thomas, keine Angst. Wollt ihr denn heute Abend auch noch irgendetwas gucken im Fernsehen oder auf DVD oder sagst du mal, heute ist mal mein Leseabend? Ja, ich muss mal gucken. Also ich habe jetzt in dieser Woche Raw, NXT und auch wahrhaftig Superstars geguckt. Ich wollte mich noch irgendwas Kurzes eben gucken, dann dachte ich, guckst du das noch an. Impact und SmackDown liegen noch auf der Festplatte. Ich muss mal gucken. Impact habe ich jetzt so gerade gar keine Lust drauf. Ich weiß auch nicht warum. Ich muss mal gucken. Vielleicht gucke ich mir wirklich X-Factor an und lese nebenbei ein bisschen. Mal gucken. Ja, das ist der Vorteil dieser Sendung, ne? Da sind ausreichend Werbepausen, dass man dann mal einen Artikel im Stern oder so lesen kann. Ja, der Stern ist auch sehr zu empfehlen, dass Google, das Titelthema zu Google ist ganz gut. Ja, deshalb habe ich mir das auch eigentlich gekauft und auch. Google Street View ist übrigens auch eine sehr schöne Sache. Ich habe da mal so ein bisschen geguckt, also das ist wirklich schon eine schöne Sache. Sind eure Straßen da auch drin? Nee, Deutschland, die 20 Städte von Deutschland, die kommen ja sowieso erst im November. Es ist da ja bisher nur internationale Städte. Bekanntere. Aber da sich mal in Paris so den Eiffelturm anzugucken, das ist schon eine schöne Sache. Mhm. Am Madison Square Garden war ich auch schon. Ja, blöd ist das dann, wenn sie dich erwischen, wo du eigentlich in der Schule sein solltest und wenn sie dann sehen, der sitzt aber eigentlich in der Eisdiele. Oder kommt gerade aus der Eisdiele raus. In die Eisdiele filmen die ja nicht, aber davor. Ja, ich gehe ja immer in die Schule, davon her sollte mich das nicht stören. Ja, das war jetzt auch nur ein Beispiel. Du weißt ja, was ich meine. Ja, das ist natürlich richtig. Ja. Ich denke, das ist nun noch nicht so das schlimmste Beispiel. Ich glaube, dass Lehrer nicht unbedingt jetzt nachgucken, ob du da irgendwie mal sonst wo warst. Man weiß es nicht. Aber so ist das. Sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist eine schöne Sache. Ich habe mir da auch schon die Fußballstadien in Südafrika angeguckt. Das ist schon wirklich eine schöne Sache. Ja, das Google Maps schön und das ist ja im Prinzip dann quasi die logische Fortsetzung von Google Maps, ne? Ja, wobei Google Maps natürlich weit noch nicht so gut ist, also das ist natürlich auch nicht verkehrt, aber das ist natürlich nochmal einiges besser, ne? Deshalb meine ich ja, das ist ja die Fortsetzung von Google Maps. Bei ja. Google Maps guckst du halt erst von oben, verschaffst dir einen Überblick und bei Street View gehst du dann halt wirklich da unten in das Detail rein, was du wirklich genau sehen willst. Das ja an sich macht ja Sinn. Ja. Thomas, wir verabschieden uns von unseren Hörern. Das war Dropkick Drama 103, heute wieder in voller Länge. Erstaunlicherweise, euer Telefon hat das ausgehalten. Da hätte ich ja nicht mit gerechnet. Nein, ich verabschiede mich von Dropkick Drama nur im wrestlingblog.wordpress.com mit ein Study und auf iTunes jetzt als Podcast. Thomas, verabschiede dich. Palim, palim. Und tschüss.